wir hoffen oder streben, dass in unserem Reich der große Mehrheit des deutschen Volkes ein anständiges Leben ermöglicht. Ein Leben in Ehre, ohne die Besudelung der Geschichte und überhaupt des ganzen Volkes, wie heute stattfindet. Ein Leben in Freiheit, da wird also keine Mauer geben, höchstens dass das jetzt hier von außen nicht rein kann. Und ein Leben ohne Bedrohung abends auf den Straßen durch Feierwald, ja, irgendwelche Banden sind. Und ob da nun eben fucking Romanten nur unbedingt wollen, das kann nicht das Problem eines Staates sein. Der hat sich immerhin um inzwischen im Kernland Europa sind wir fast 100 Millionen. Denn selbstverständlich zählen wir die Bürger der Republik Österreich zu unseren Volkszimmern. Und wir sind etwa 100 Millionen und das kann man nicht in Interessen einer kleinen, möchte gerne intellektuellen Schickeria opfern, ein paar verdrehten halbjüdischen Künstlern, die jetzt der Meinung sind, sie müssten uns zeigen, dass wir unbedingt eine multikulturelle Gesellschaft brauchen. Fragt doch mal die Leute, die Bürger, geht doch mal an so, ach so, verhassten Stammtische und fragt doch mal den ganz normalen Bürger, ganz normalen Kaff irgendwo. Hassloch, wie die Linken immer am liebsten schreien über diese Dörfer. Fragt da mal. Es will sie keiner. Aber nein, wir müssen sie haben, wir sollen sie unbedingt haben, sagen ein paar Politiker, in Anführungsstrichen, die dafür das dritte Geld aus New York, Israel, von diesen Weltherrschaftsregierungen auf jeden Fall bekommen, damit ihr Leben verwirkt haben müssten wir, und sagen diese Herren Heim und Rainer Miller und ja, all diese sauberen Gestalten heißen, deren Hahn darf wohl alle viel mehr Haken hasen als deutsche Bürgerarbeit. Juden erzählen uns also wir, was wir, diese wundervolle Wort wir, was wir zu tun hätten, da fließen sie sich mit ein. Rassenfremde wissen besser, was uns gut tut, als wir wollen. Sie lehren nicht den Feigen.